Ja, so herzlich willkommen zum ersten Dammau-Vortrag in diesem Jahr. Ein neues Set von Mutter-Talks hat begonnen. Aber ein neues Set nicht nur im Sinne einer anderen Jahreszahl, sondern auch thematisch verändert sich das ja ständig. Also wie ihr ja wisst, gebe ich nur Vorträge über Dinge, die mich gerade beschäftigen. Und das ist von äußeren Umständen, von inneren Umständen abhängig, was einen da so gerade beschäftigt. Im letzten Jahr waren einige Vorträge über das Mönchsleben dran, über mehr den Aspekt des Vinaya, die Durchführungsbestimmungen der Lehre. Zum Beispiel, wie es abhängig ist von Zusammenleben der Menschen an einem Ort, ob das ein Ort ist, der gut geeignet ist für die Praxis oder nicht, wie dieses Zusammenleben aussehen sollte. Oder ein Vortrag war über Buchwissen und Bauchwissen, der Unterschied zwischen einem beliebten Dhamma-Redner und einem guten Dhamma-Redner. Oder ein Vortrag über die verschiedenen Arten von Mönche, den Samana oder Asketen und den Priester und den Bonzen. Und das sind Themen, die natürlich immer relevant sind, aber mir jetzt nicht mehr so sehr auf den Nägeln brennen. Umstände ändern sich, also dieses Jahr zieht es mich wahrscheinlich mehr wieder Richtung richtiger Anschauung und Meditation, solche Themen. Der letzte Vortrag war ja bereits über Meditation. Ein klein wenig hat es mich an die Situation erinnert, der deutschen Kabarettisten, als Franz Josef Strauß gestorben war. Plötzlich veränderte Bedingungen vor sich hatten, oder als die Kohl-Imitatoren, als Helmut Kohl plötzlich nicht mehr Bundeskanzler war und die dann vor einem Vakuum standen. Also da hört dann der Vergleich auch schon auf, weil ich nicht vor einem Vakuum sitze, sondern vielleicht im günstigsten Fall vor der Leerheit, über die man dann einen Vortrag geben könnte. Aber heute heißt der Vortrag Das Maß aller Dinge. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. Wir irren alle samt, nur jeder irret anders. Also das Eingangszitat habt ihr schon an meiner Handhaltung gesehen, stammt nicht aus dem Pali-Kanon. Es ist, wie schon das letzte Nicht-Pali-Kanon-Eingangszitat von einem Musiker, aber diesmal nicht Frank Zappa, sondern Ludwig van Beethoven, hat das gesagt. Und das ist eine schöne Einleitung zum heutigen Thema, nämlich Ansichten. Was die Ansichten denn so mit uns machen, die wir haben. Oder ob wir was mit den Ansichten machen, darum soll es sich drehen. Wir hatten vor ein paar Wochen in der Regionalpresse eine kleine Provinzposse von einem nicht-buddhistischen Bürger, der aufs Grab seiner nicht-buddhistischen Eltern eine Buddha-Statue gestellt hat. Und das hat dem nicht-buddhistischen Pfarrer und also Chef dieses christlichen Friedhofs nicht gefallen und hat gesagt, die Buddha-Statue muss weg. Und der Bürger hat gesagt, nein, die soll bleiben, weil er war schon ein paar Mal in Thailand und die Buddha-Statue ist für ihn ein Symbol für Ruhe und diese Ruhe gönnt er seinen Eltern. Und der Pfarrer hat aber gesagt, die Buddha-Statue steht für Wiedergeburt und das ist nicht vereinbar mit dem Auferstehungsgedanken und der Friedhofsordnung und so weiter. Und das hat mich eigentlich nur so am Rande interessiert, aber was mich viel mehr mitgenommen hat, war dieses mit dem Wiederauferstehen, also dieser Auferstehungsgedanke, der durch die Buddha-Statue da beeinträchtigt wird, weil ich dachte immer, die Christen glauben, wenn man stirbt, kommt man entweder in die Hölle oder in den Himmel. Und Ja, Nachforschungen haben ergeben, dass es da keine einheitliche Meinung gibt. Manche glauben, also man stirbt und dann kommt man in den Himmel oder in die Hölle. Andere glauben, dass man erstmal ruht bis zum nächsten, bis zum jüngsten Tag, sozusagen tot ist bis zum jüngsten Tag und dann in den Himmel oder Hölle kommt. Und andere wiederum sagen, ja, dieser jüngste Tag, das ist also zeitlich, kann man das nicht so fassen, also das kann auch irgendwie, ja, weiß man nicht genau, wann das ist. Also hat mich nur insofern beeinträchtigt oder beunruhigt, weil ich dachte, ich wüsste, was die Christen so glauben, aber hat sich herausgestellt, die wissen das selber nicht, also die sind sich da nicht einig. Es gibt sehr viele unterschiedliche Ansichten darüber, was dann eben so nach dem Tod passiert. Man könnte das Ganze jetzt aus buddhistischer Sicht interpretieren und sagen, naja, wenn ich nach dem Tod in den Himmel oder Hölle komme, ist das ja im Prinzip auch eine Wiedergeburt in einem anderen Daseinsbereich. Oder wenn ich erstmal tot bin oder ruhe bis zum jüngsten Tag, könnte ich sagen, ich bin in einem nicht wahrnehmenden Daseinsbereich wiedergeboren worden bis zu dem Tag, wo ich dann eben in Himmel oder Hölle wiedergeboren werde. Gut, dieser Streit vom Friedhof war Auslöser für einige Gespräche hier in der Runde, so glaube letzten Samstag und Freitag und oder Woche, wo eben zum Ausdruck kam, dass unter Umständen Buddhisten mit einem Friedhof unter christlicher Aufsicht nicht ausreichend bedient sind, dass ihren Wünschen vielleicht nicht so entgegenkommt. Und da hat sich dabei der Gelegenheit herausgestellt, dass einige hier aus der Gemeinde sich schon Gedanken gemacht haben, was denn mit der Leiche passieren soll nach dem Tod und haben auch schon Anweisungen testamentarischer Art hinterlassen. Mit der Ansicht eben, dass das unter Umständen das Sterben einfacher macht, wenn man weiß, dass alles geregelt ist und auch der Gedanke, dass die Hinterbliebenen dann keinen Stress haben, weil eben alles festgelegt ist und da keine Unklarheiten herrschen. Ein anderer hat sich gemeldet, hat gesagt, ja, aber wenn ich mir jetzt Gedanken mache, was mit meiner Leiche nach meinem Tod geschieht, dann fördere ich dadurch Sakkaya Ditti, die Persönlichkeitsansicht, weil im Grunde ist es ja völlig wurscht, wenn ich tot bin, bin ich tot und dann was mit der Leiche passiert, da muss ich mir jetzt keinen Kopf drüber machen. So, jetzt haben wir mit diesem kleinen Thema von einer Buddha-Statue auf einem Grab plötzlich eine Vielfalt von Ansichten präsentiert bekommen. Also einmal, wie viel waren es denn jetzt insgesamt? Also Buddha soll bleiben oder soll nicht bleiben, Auferstehung oder gleich in Himmel oder Hölle oder nicht klar und das Ganze aus buddhistischer Sicht nochmal drei und dann ist es gut, seine Angelegenheiten zu regeln und die andere ist es nicht gut, die Angelegenheiten zu regeln, sind 10. Aber wie der Sebastian gestern, als er mich gefragt hat, was denn das Thema ist, sagte ich Ansichten, meinte er, ja, da kann man sehr lange drüber reden, weil ja jeder seine Ansichten hat. Also müssten wir die 10 noch multiplizieren mit der Anzahl der Anwesenden, da sind wir schon weit über 100. Und nun nimmt es nicht weiter Wunder, dass der Buddha Ansichten als ein Gestrüpp bezeichnet hat, als ein Dickicht, in dem man leicht hängen bleiben kann. Aber wir stellen fest, wenn wir jetzt dieses Ganze nochmal rekapitulieren, vor allem diejenigen, die dabei waren bei dem Gespräch hier, dass es da Unterschiede gibt. Also die nicht ganz belanglos sind, weil nämlich in einem Fall war es anders als in den anderen Fällen. Und zwar die Ansicht, es ist gut, seine Angelegenheiten zu regeln, versus ist ein fördert Sakkaya Ditti, die Persönlichkeitsansicht, weil in dem Fall nicht gestritten wurde. Das heißt, auf die Ansichten anders reagiert wurde als in den anderen Fällen, die ich genannt habe. Also mit der Auferstehung und so weiter, das ist jetzt hypothetisch, weil ich da jetzt nicht von einem konkreten Streit weiß, aber gut, die haben sich früher umgebracht und auf Scheiterhaufen geschickt und so, wegen solcher theologischen Differenzen. Das, was der Buddha Ansicht genannt hat, Ditti, das ist etwas anderes als nur eine Meinung zu haben. Meinung, das, wenn ich sage, eine Meinung oder einen Standpunkt, das klingt so nach etwas Objektivem. Etwas, was man so vor sich hinstellen kann. Aber was der Buddha als Ditti bezeichnet, ist eine Anschauung, es ist eine Sichtweise. Das ist etwas, was uns sehr persönlich betrifft. Und es ist etwas, wo wir vom Grundprinzip her nicht per Beschluss entrinnen können. Also es gab da bei diesem Gespräch so die Meinung, wenn ich mich nicht darum kümmere, was mit meiner Leiche geschieht, dann bin ich diesem Sakkaya-Ditti, dieser Persönlichkeitsansicht, schon ein Stück entronnen. Aber das ist nicht der Fall. Wenn wir uns das genauer anschauen, sehen wir, dass diese Ansichten, diese Dittis, diese Standpunkte, ich als Maß aller Dinge, ich habe immer recht, ich bin das Zentrum meines Universums und meine Ansichten erklären sozusagen die Welt, die ich um mich herum aufgebaut habe. Und das ist etwas, was unserem unerleuchteten, unerwachten Verhalten ganz tief zugrunde liegt. Das können wir nicht einfach abschalten, indem wir sagen, ich habe jetzt ab heute keine Ansichten mehr oder ich lege das jetzt ab. Gut, ich kann eine Ansicht gegen eine andere austauschen, aber die Tatsache, dass ich eben an Ansichten festhalte, lässt sich nicht ganz so leicht beseitigen. Ditti, sagt der Buddha, diese Ansichten, die Anschauungen, ist Leiden und es bringt Leiden. Was der Unterschied ist, ob wir dann auf Konflikte zwischen unterschiedlichen Anschauungen mit Streit reagieren oder nicht. Aber das liegt dann schon in der zeitlichen Abfolge von Handlungen, die aufgrund dieser Ansichten sich entfalten. Aber dass wir Ansichten haben, das ist in der tiefsten Struktur unseres Erlebens verankert. Dann schauen wir uns Paticca-Samuppada an. Wo finden wir da Ditti? Das finden wir in einem der letzten Glieder bei Ergreifen oder Anhaften. Es gibt vier Arten von Anhaften oder Ergreifen oder Festhalten, die der Buddha genannt hat. Das ist das Festhalten von Karma, von Sinneserleben, das Festhalten von Ansichten, sozusagen wie ich mir selber diese durch meine Sinne erlebte Welt erkläre oder zurechtrücke oder interpretiere. Dann gibt es das Anhaften an Silabatta, das wird oft als Regeln und Rituale übersetzt, aber ich übersetze es mit Gewohnheiten und Aufgaben. Wie Nietzsche schon festgestellt hat, der Mensch kann, selbst wenn er noch so nihilistisch eingestellt ist, nicht ohne Aufgaben leben. Das heißt, aus der Welt, die ich für mich interpretiert und zurechtgerückt habe, suche ich mir eine Aufgabe, die ich in dieser Welt zu erfüllen habe. Und das letzte ist Atavada Upadana, die Anhaftung, das Ergreifen an eine Lehre von einem Selbst. Das ist aber auch in einem sehr großen, fundamentalen Zusammenhang oder auf sehr grundlegende Weise zu verstehen. Also Atavada bedeutet nicht, dass ich mir jetzt irgendwelche esoterischen oder theologischen oder spirituellen Gedanken mache, wie meine Seele denn beschaffen ist. Weil dann hätte jemand, der sich überhaupt nicht dafür interessiert, keine Anhaftung an so etwas. Aber allein der Gedanke, aber ich bin doch da, das ist Atavada. Diese vier Aspekte sind nicht voneinander trennbar. Also wir können nicht genau sagen, das ist das und das ist das. Und es ist auch gar nicht sinnvoll zu versuchen, das in Schubladen einzusortieren, weil wir die sowieso noch nicht so klar sehen können für das, was sie sind. Nämlich die Bedingung dafür, dass wir, was kommt nach Upadana, kommt Bhava, Dasein. Also die Anhaften, das Ergreifen führt dazu, dass ich mir einen Platz geschaffen habe, in dem dann Jati, Geburt, stattfinden kann. Das heißt, in dem ich als Persönlichkeit erscheine, ausgeliefert Altern, Krankheit und Tod. Und so ist das Entstehen dieser ganzen Masse von Leiden. Jetzt eine kurze Zusammenfassung. Wir hatten ja schon mehrere Vorträge über Paticca-Samuppada, die bedingte Entstehung. Also zum Beispiel, wenn ich darüber diskutiere, ist jetzt Auferstehung nach Ruhe oder dann Himmel und oder Hölle oder ist es Wiedergeburt in einem nicht wahrnehmenden Daseinsbereich, dann sieht man schon, dass die Anschauung und die Vorstellung, was ich denn nun bin oder was mit mir nun geschieht, eigentlich gar nicht voneinander trennbar ist. Also man könnte sagen, dieses Ergreifen sind vier verschiedene Aspekte oder vier verschiedene Zutaten. Und was ergreifen wir im allgemeinsten Sinne? Das chanten wir immer morgens. Die fünf Khandas, fünf Upadana Khandas, die fünf Khandas des Ergreifens, des Festhaltens. Also Form, Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltungen und Bewusstsein. Das heißt, die fünf Aspekte unseres gesamten Erlebens. Nur diese Einteilung in Sinneserleben, Ditti, Ansichten, Pflichten und Aufgaben und eine Vorstellung, was ich denn nun bin. Die sind sozusagen die Zugangspforten zu den fünf Khandas, wenn wir sie ergreifen. Und das führt dann zum Werden, zu einem Platz, den wir uns schaffen, Dasein und das konkrete Erscheinen als ich bin der oder die mit diesen und jenen Ansichten. Und wer andere Ansichten hat, bedroht meinen Platz und kriegt einen auf die Mütze. Das ist dann jetzt aber schon die zeitliche Abfolge von Handlungen, die auf dieser Struktur beruht. Vielleicht noch zum Verb Jayati auf Pali, heißt in die Welt treten oder zur Welt kommen. Das kann man gar nicht richtig ins Deutsche übersetzen, weil geboren ist im Deutschen immer passiv. Man wird geboren. Aber das Pali-Wort deutet darauf hin, dass das eine Aktivität ist. Wir tun da was. Wir machen aktiv, treten wir in die Welt aufgrund unserer Unwissenheit und dieser ganzen Struktur von Paticca-Samuppada. Jayati ist ein aktives Verb. Ich trete in die Welt. Und das machen wir die ganze Zeit. Also es ist nicht nur, bezieht sich nicht nur auf das in die Welt treten bei der körperlichen Geburt, bei dem Schoßaustritt oder wenn wir aus einem Ei schlüpfen oder uns durch Zellteilung in die Welt begeben oder als Deva spontan geboren werden, spielt keine Rolle. Jayati ist ein aktiver Vorgang. Gut, geboren werdend oder in die Welt tretend sind wir dann eben dem Leiden ausgesetzt. Weil in dem Moment, wo wir diesen Platz eingenommen haben, ist er bedroht. Müssen wir ständig dran schrauben, müssen wir ständig dran reparieren, was dran rumbasteln. Das war jetzt sozusagen Ansicht im Licht der ersten edlen Wahrheit, Leiden. Im Licht der zweiten edlen Wahrheit, die Ursache von Leiden, wo kommen Anhaftungen an Ditti her? Also in Paticca-Samuppada kommt unmittelbar vorher Begehren. Begehren nach Sinneserleben, nach Dasein und nach Daseinsmöglichkeit oder Anderssein. Anders als dies. Wenn wir die vier edlen Wahrheiten anschauen, da kommt als Bedingung für Leiden auch Begehren. Also in beiden Fällen dasselbe. Wir können die zweite edle Wahrheit auffächern in die 12 Glieder von Paticca-Samuppada, wie wir es ja schon gemacht haben. Fängt an mit Unwissenheit. Die Unwissenheit, die sich selbst gegenüber blind ist, die gegenüber Paticca-Samuppada blind ist, dem Bedingten entstehen, die nicht weiß, dass wir eben genau dies machen. Dass wir aus den Dingen Gestaltungen machen, die unser Erleben, Bewusstsein zusammen mit Name und Form. Name und Form sind die Dinge, die wir erleben. Bewusstsein ist die Anwesenheit des Erlebens. Dies wiederum konditioniert unsere Sinne. Die Sinne konditionieren den Kontakt, Gefühl und dann Begehren. Und dann geht es so weiter, wie wir bereits schon darüber gesprochen haben. Und nachdem Unwissenheit am Anfang steht, können wir schon mal vermuten, dass es nicht ganz einfach ist, diese Anhaftung an Anschauungen, an Meinungen, an Standpunkten zu entkommen, dem ein Ende zu machen. Wir haben jetzt gesehen, das ist nur mit Leiden verbunden. Strukturell nach Paticca-Samuppada, gut, das ist die theoretische Seite, aber wir sehen das immer dann, wenn wir besonders stark an unseren Meinungen festhalten, kommen wir immer in Konflikt mit anderen Leuten, ist immer Streit da. Es gibt Menschen, wie jetzt eben in unserem Fall hier, wo die beiden Meinungen sich gegenüberstanden, aber nicht aufeinander geprallt sind, sondern wo jeder den anderen gelassen hat. Und das ja, ist sozusagen die Hoffnung, die wir haben können, dass wir eine Wahl haben, im Kleinen schon mal im Umfeld was zu ändern, an den Bedingungen was zu ändern. Wir können nicht Patichasamuppada, wir können nicht die Unwissenheit per Knopfdruck oder Beschluss ausschalten, wir können nicht die Persönlichkeitsansicht per Knopfdruck ausschalten, Begehren anhaften können wir nicht, einfach sagen, ich mache das jetzt nicht mehr. Das geht nicht. Aber was wir machen können ist, ich lasse den anderen, gestehe denen zu, dass sie eine andere Meinung haben. Das können wir tun. Ja, jetzt nach der zweiten edlen Wahrheit, die dritte edle Wahrheit mit dem Auflösen von Anhaftung an Ansichten, kommt das Auflösen von Dasein. So einfach ist es gesagt. Aber die Strategien dahin sind sehr unterschiedlicher Art. Ich möchte erstmal über zwei Strategien sprechen, die nicht ausreichend sind. Die erste finden wir in der mittleren Sammlung, die Lehrrede von Diganaka. Ich weiß nicht, ob er die mal bei der Pilgerreise in der Wildschweinhöhle, da hat die stattgefunden, der Diganaka. Also Diganaka heißt lange Fingernägel. Das war ein Asket, der hatte auch Filzhaare und wahrscheinlich lange Fingernägel. Der war ein Verwandter vom ehrwürdigen Sariputta und der hat dann den Buddha besucht in der Wildschweinhöhle da am Geiersberg und hat ihm was gesagt. Der Sariputta stand hinter dem Buddha und hat ihm Luft zugefächert. Und Sariputta wurde ein Arahant während dieser Lehrrede. Und der Diganaka hat gesagt, ich lehne alle Ansichten ab, alle Meinungen, alle Standpunkte. Ich habe schon kapiert, dass das Leiden ist, dass es nur Stress ist, dass das immer zu Streit führt. Ich lehne die alle ab. Und der Buddha hat nur ganz cool darauf geantwortet, aber diese Ansicht, die lehnst du nicht ab, oder? Und dann hat der Diganaka gesagt, doch, auch diese Ansicht lehne ich ab. Also er hat schon gemerkt, dass er nicht dem entkommen konnte, eine Ansicht zu haben, indem er alle Ansichten ablehnt, aber er hat gemerkt, dass diese Ansicht genauso schlecht ist. Und der Buddha hat ihn dann auch gelobt hinterher, hat gesagt, okay, jemand, der so konsequent ist, hat schon mal ganz gute Karten. Jetzt mit meinen eigenen Worten zusammengefasst, könnt ihr dann selber im Originaltext nachlesen. Ein anderer Fall, den habe ich kürzlich in einem Buch gelesen über die Religionsphilosophen der Romantik, der deutschen Romantik, die Romantiker, die waren der Ansicht, dass es keine feste, allgemeingültige, religiöse oder philosophische Position gibt. Also im Prinzip dasselbe, was der Diganaka gesagt hat. Also sie haben alle Positionen, alle Ansichten, alle Meinungen abgetan. Natürlich waren die schlau genug und klug genug, festzustellen, dass diese Ansicht, dass alle religiösen Meinungen nur relativ sind, ebenfalls eine Meinung ist. Die haben aber einen anderen Standpunkt eingenommen. Die haben gesagt, diese Ansicht ist was Besseres. Die steht über den vielen allgemeinen Ansichten und die ist auf einer höheren Ebene und von daher ist die nicht relativ. Die ist eine ganz tolle, absolute Meinung. Das ist natürlich eine Herangehensweise, die es einem nicht ermöglicht, die allgemeine Struktur von dem Festhalten an Ansichten zu durchschauen. Wenn man eine Ausnahme macht, nämlich die eigene. Gut, also die erste Strategie von dem Diganaka ist die bessere, aber alleine noch nicht die Antwort, noch nicht der Ausweg. Was ist der Weg zum Aufhören von Ansicht und Dünkel? Vierte edle Wahrheit. Genau. Ja. Der achtfache Pfad, das ist immer dieselbe Antwort. Ja, der edle achtfache Pfad beginnt mit Samaditi. Mit richtiger Anschauung. Aha. Ja, ist das jetzt dasselbe wie das von den Romantikern? Ist das jetzt irgendwie so eine Ansicht, die besser ist als die anderen? Könnte man meinen. Meinen auch viele. Aber Samaditi steht auf einem ganz anderen Spielfeld, weil Samaditi bestimmte Dinge sieht, die die normalen Ansichten nicht sehen. Deswegen sind alle Ansichten, die wir außerhalb des achtfachen Pfades haben notwendigerweise alle falsche Ansichten, selbst wenn sie von der Sache her richtig sind. Weil sie nämlich etwas tun, was nicht gerechtfertigt ist. Sie zementieren, sie beweisen unseren Platz im Dasein, in unserem Universum, von dem wir die Mitte sind. Etwas, was aber nur deswegen funktioniert, weil wir blind sind dafür, dass es eigentlich gar nicht gerechtfertigt ist. Man kann mit Ansichten nicht beweisen, dass ich bin. Ich habe Ansichten, also bin ich. Das ist ein Trugschluss. Der funktioniert nur, weil eben diese Unwissenheit uns einen Nebelschleier vor die Augen sendet, dass wir das nicht sehen. Samadhi ist die Ansicht, dass das alles gar nicht stimmt. Es ist die Ansicht, die dazu führt, dass wir das Anhaften an Ansichten loslassen können. Also es geht nicht darum, irgendetwas Bestimmtes zu glauben, irgendeinen bestimmten Satz von Dingen zu unterschreiben, sondern es geht darum, zu sehen, was Ansichten mit einem tun, wenn man daran festhält und folglich eben nicht mehr festhält. In der neunten Lehrrede, die übrigens auch Samadhi, also richtige Ansicht-Lehrrede heißt, in der mittleren Sammlung, wird gesagt, dass Samadhi versteht und kennt Nahrung, wodurch wir unser Dasein praktisch am Leben erhalten. Also physische Nahrung, dann Kontakt und Absicht und Bewusstsein. Versteht es im Sinne der vier edlen Wahrheiten. Das heißt, was es ist, wo es herkommt, wie es aufhört und den achtfachen Pfad. Versteht die vier edlen Wahrheiten. Versteht alle Bestandteile von Paticca-Samuppada, was sie sind, wo sie herkommen, wodurch sie bedingt sind, wie sie aufhören können und den achtfachen Pfad, der zum Aufhören führt. Und nachdem der erste Teil vom achtfachen Pfad richtige Anschauung ist, bedeutet es, richtige Anschauung versteht, was richtige Anschauung ist. Oder umgekehrt, ohne richtige Anschauung in diesem Sinne haben wir eigentlich gar keine Chance zu verstehen, was richtige Anschauung ist. Das ist natürlich keine gute Nachricht. Klingt nicht gut. Klingt sehr nach einer unmöglichen Aufgabe. Aber richtige Ansicht kennt auch die 10 heilsamen und die 10 unheilsamen Handlungspfade, wovon übrigens der 10. wiederum die Anschauung ist, die Ansicht ist. Und jetzt kommen wir zu einem Teil, wo ich gesagt habe, für den, der den Pfad noch nicht betreten hat, ist jede Ansicht grundsätzlich falsch, aber es gibt da welche, die besser sind und schlechter sind. Und die werden dann weltliche richtige Anschauung und weltliche falsche Anschauung genannt. Wobei man beim letzten Fall das weltlich weglassen kann, weil falsche Anschauung gibt es nur in weltlicher Ausführung, gibt keine überweltliche falsche Anschauung. Nachdem das jetzt hier diese Handlungspfade sind, ist das eben ein Bereich, wo wir eine Wahl haben. Weil Kamma bedeutet, ich habe hier eine Wahl, ich kann meine Absicht in Handlung umsetzen. Das heißt, ich kann entscheiden, ob ich der weltlichen falschen oder der weltlichen richtigen Ansicht nachfolge oder nicht. In der 117. Lehrrede, auch in der mittleren Sammlung, geht es darum, dass diese richtige Anschauung das ist, was den achtfachen Pfad überhaupt erst ermöglicht. Das heißt, die richtige Anschauung macht richtige Rede, macht Rede zu richtiger Rede, macht Handeln zu richtigem Handeln, macht Achtsamkeit zu richtiger Achtsamkeit, macht Sammlung zu richtiger Sammlung und so weiter. Das heißt, die richtige Anschauung geht voran. Das heißt, wir können keinen Teil dieses achtfachen Pfades, auch nicht den ethischen Teil, benutzen, um unser Paticca-Samuppada-Spielchen weiter zu fördern, sondern das ist diese Anschauung, die uns hilft, dieses zu durchschauen und zu durchbrechen und die Anhaftung eben an unseren Ansichten, Meinungen loszulassen. Ja, das Dilemma habe ich schon gesagt. Samadhi, richtige Anschauung im überweltlichen Sinne, können wir nur haben, wenn wir es schon haben. Also, wie kommen wir dann dahin? Und dann gibt es eben die gute Nachricht, auch in derselben Lehrrede, in der 117er, dass es vorbereitende Übungen sozusagen gibt. Die Quintessenz der falschen Ansicht habe ich vorhin schon genannt mit dem Wort Sakkaya-Ditti, Persönlichkeitsansicht. Das ist eine Ansicht, eben, die beim Strom eingetretenen überwunden ist. Um diese Anhaftung an Ich bin eine Person in der Welt zu lockern, machen wir zum Beispiel die Kontemplation des Körpers. Konditioniertheit erkennen, die 32 Teile, die 5 täglichen Betrachtungen, die wir heute gechantet haben, dass ich Alter, Krankheit und Tod unterworfen bin, was ja nun körperliche Dinge sind. Und der Körper ist unser Lieblings- und Hauptidentifikationsobjekt, unser Hauptgegenstand für Sakkaya-Ditti, deswegen heißt es ja auch so. Sakkaya bedeutet mit Körperansicht. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich mich ausschließlich über den Körper identifiziere. Man könnte es eben Verkörperungsansicht oder Persönlichkeitsansicht, das ist eigentlich eine ganz gute Übersetzung. Also, dass diese Ansicht von Bedingungen abhängig ist, dass die nicht so zementiert ist. Zum Beispiel, ja, im Krankheitsfall den Körper genau betrachten und sehen, dass wir da überhaupt keine Kontrolle drüber haben und dass jegliches sich dagegen sträuben eigentlich Leidenschaft. Und genau das ist das Grundprinzip, dem wir da sehr nahe kommen in dem Moment. Also dieses körperliche Leiden, was wir in dem Moment vielleicht betrachten, hört dadurch nicht auf. Aber es wird mit einem Mal viel leichter erträglich, weil wir dieses zusätzliche Leiden, dass wir ja eine Position zu verteidigen haben, nämlich ich als funktionierende Person in einem funktionierenden Körper, gar nicht unbedingt aufrechterhalten müssen. Und je nachdem, wie stark unsere Sammlung ist, wie gut wir bei dem Thema bleiben können, wie tief wir schauen können, umso besser klappt es. Aber das ist im Prinzip die Grundstruktur, die wir versuchen zu erkennen. Deswegen haben alle Kruba Ajans immer die Körperbetrachtung besonders gepriesen und hervorgehoben und die meisten von denen sind Arahants geworden, eben durch die Körperbetrachtung oder haben zumindest den Weg betreten dorthin. Das ist halt die meditative Schiene gewesen. Die Tendenz, die durch das Anhaften an Ansichten kommt, nämlich sich selbst als Maß aller Dinge zu betrachten, ist auch etwas, wo wir zumindest in der Reaktion darauf eine Wahl haben, was wir daraus machen. Dass wir uns für das Maß aller Dinge halten, da können wir zunächst mal nichts dagegen tun. Dass wir das Zentrum unseres Universums sind, da können wir nichts dagegen tun. Aber was wir daraus machen, ob wir dann eben mit anderen streiten oder nicht, oder ob wir zulassen, dass andere auch in ihrem Universum der Mittelpunkt sind. Das heißt, wir arbeiten an den Herzenstrübungen, an den Upakilesas wie Dünkel, Hochmut, Starrsinn, Besserwisserei, wenn wir die erkennen und lassen die los. Da haben wir eine Wahl drüber. Das ist keine leichte Übung. Also ist wesentlich schwieriger, diese Upakilesas zu erkennen und loszulassen, als die 5 Ethikregeln einzuhalten. Die sind klipp und klar: nicht töten, nicht stehlen, nicht lügen, kein sexuelles Missverhalten, keine Berauschung. Die Reihenfolge hat es nicht gestimmt, aber egal. Das sind ganz klare Handlungsrichtlinien. Aber zu sagen, ich bin ein Besserwisser, ist nicht so einfach, weil Ansichten und Dünkel, die gehören zusammen, die sind ein Team. Und wenn man ein Besserwisser ist, dann ist genau das die Ursache dafür, dass man das nicht zugibt. Anderen gegenüber sowieso nicht und sich selber gegenüber auch nicht. Wenn man starrsinnig ist, dann ist genau das die Ursache dafür, dass man eben den Starrsinn sehr schwierig los wird. Aber es ist möglich. Also wir können damit arbeiten. Es gibt gewisse Techniken, Tricks, Hilfsmittel dafür, um damit zu arbeiten. Für uns Mönche, wir haben bestimmte Gesten der Demut. Also nehmen wir mal an, mein Seniormönch ist ein völliger Idiot in meiner Ansicht. Dann werde ich mich trotzdem vor ihm verbeugen. Diese körperliche Handlung nimmt einiges weg von meinem Starrsinn, von meinem Dünkel, ihn für einen völligen Idioten zu halten. Das ist unglaublich. Aber es ist tatsächlich so. Ich kann zwar innerlich immer noch denken, es ist ein Idiot, aber wenn ich mich vor dem verbeuge, dann ja, entweder ich pack's überhaupt nicht und lege die Roben ab oder gehe irgendwo anders hin, oder es tut was mit mir. Dann Korrigierbarkeit, sich selber korrigierbar zu machen, ist eine der Grundregeln im Mönchstum. Jetzt bin ich schon wieder bei dem Thema, aber nur ganz kurz. Da haben wir am Ende der Regenklausur eine kleine Zeremonie, wo wir unsere Mitmönche einladen, uns mal ordentlich die Meinung zu sagen, wenn wir was falsch gemacht haben. Andererseits jetzt den anderen Mönchen Tür und Tor zu öffnen, dass die ihre Ansichten und Dittis über uns ausschütten können, ist auch kanalisiert. Bevor ich irgendjemandem sagen kann, meiner Mitmönche, was hast du denn da wieder für einen Quatsch gemacht, muss ich ihn um Erlaubnis bitten. Muss ich sagen, hör mal, kann ich dir mal was sagen? Ich gebe zu, dass dieser Punkt in der Praxis manchmal etwas zu kurz kommt. Aber also in Thailand, da wo ich Mönch geworden bin, da haben wirklich meine Mitmönche nur auf Aufforderung irgendwas an mir kritisiert. Da habe ich gesagt, immer, wenn irgendwas nicht passt, bitte sag schnell. Dann kam was. Das hätten die mir nicht so gesagt. Ich war in einem anderen Kloster, da war es genau das Gegenteil. Da habe ich also ständig was zu hören bekommen und habe mich dann bei einem anderen Mönch beschwert und der hat gesagt, ja, sei doch froh. Wenn sie dich nicht mögen, lassen sie dich in Ruhe. Genau. Das ist auch eine, das ist jetzt nicht Vinaya, sondern das steht in den Suttas drin, dass wir jemanden, der unsere Fehler aufzeigt, als einen wertvollen Schatz betrachten sollen. Spirituelle Freunde, die uns Fehler aufzeigen, sind wirklich etwas sehr Wertvolles. Es ist die ganze Praxis, der ganze Weg, hat der Buddha zueinander gesagt. Gut. Jetzt hat aber neulich mal einer gefragt, ein Nicht-Ordinierter, Bante, ich habe neulich viel Vinaya gelesen. Habe ich das Recht, andere zu kritisieren auf Grundlage ethischer Regeln? Die Antwort darauf lautet, es gibt weder das Recht noch die Pflicht. Denn das ist ja genau wieder das, was die Dittis, diese Standpunkte, die Meinungen zum Kochen bringt. Was es uns sehr schwierig macht, Starrsinn und Überheblichkeit und Besserwisserei loszuwerden. In den Suttas, bis jetzt nicht Vinaya, hat der Buddha auch Richtlinien gegeben, wenn wir jemanden kritisieren wollen. Dann sagen wir nicht, du hast gelogen, sondern wir sagen, Lügen ist nicht gut. Klar, das kapieren deswegen manche trotzdem nicht. Was da gemeint ist. Aber das ist auf jeden Fall die bessere Variante, für uns selber die bessere Variante. Und natürlich, wenn ich jemanden kritisieren will für irgendwelche schlechten Eigenschaften oder Fehler, habe ich das selber in mir. Ayakema, die hat immer gesagt, ja, wir sehen die Fehler in anderen nur dann, wenn wir sie selber haben. Das ist ein Spiegel für uns. Das sind alles so Maßnahmen und Techniken, die wir anwenden können, um eben diese Upakilesas zu schwächen. Aber wie ich schon sagte, das ist eine sehr schwierige Übung. So, jetzt komme ich zu dem Thema weltliche richtige Ansicht. Das ist auch etwas, worüber wir eine Wahl haben. Das heißt, innerhalb der ganzen falschen Ansichten, falsch in dem Sinne, dass sie zu werden führen, dass sie dazu führen, dass wir unseren Platz interpretieren, den uns die Sinne liefern, unsere Welt dadurch immer mehr zementieren und dadurch Leiden im allgemeinsten Sinne immer weiter fortsetzen. In dem Sinne sind sie alle falsch, aber von diesen Falschen gibt es eben welche, die tauglich sind, um uns auf die überweltliche richtige Ansicht vorzubereiten. Es ist die weltliche, richtige Ansicht. Lese ich mal ganz kurz die Definition vor. Okay. Was, ihr Bhikkhus, ist richtige Ansicht? Richtige Ansicht ist von zweifacher Art. Es gibt richtige Ansicht, die von den Trieben beeinträchtigt wird, die an Verdiensten teilhat, auf der Seite der Vereinnahmung zur Reife gelangt. Das heißt, es ist noch nicht außerhalb von Paticca-Samuppada. Das ist immer noch dieselbe alte Mühle, aber jetzt kommt aber erst die richtige Ansicht, die edel, triebfrei, überweltlich und ein Pfadfaktor ist. Was ist die richtige Ansicht, die von Trieben beeinträchtigt ist, also die weltliche? Das ist die Ansicht, es gibt Gaben, Dargebrachtes und Geopfertes. Es gibt Frucht und Ergebnis guter und schlechter Taten. Es gibt diese Welt und die andere Welt. Es gibt Mutter und Vater. Es gibt spontan geborene Wesen. Es gibt gute und tugendhafte Mönche und Brahmanen auf der Welt, die diese Welt und die andere Welt durch eigene Verwirklichung mit höherer Geisteskraft erfahren haben und erläutern. Das ist so eine Standardformel. Man könnte das auch als ein Beispiel bezeichnen, wie man es ausdrücken könnte, weltliche richtige Ansicht. Und was ist die richtige Ansicht, die edel, triebfrei, überweltlich ein Faktor des Pfades ist? Es ist die Weisheit, die spirituelle Fähigkeit der Weisheit, die Geisteskraft der Weisheit, das Erwachensglied der Wirklichkeitsergründung, der Pfadfaktor der richtigen Ansicht in einem, dessen Herz edel ist, dessen Herz triebfrei ist, der den edlen Pfad besitzt und den edlen Pfad entfaltet. Jemand unternimmt die Anstrengung, falsche Ansicht zu überwinden und richtige Ansicht zu erlangen. Dies ist seine richtige Anstrengung. Achtsam überwindet jemand falsche Ansicht, achtsam erlangt jemand richtige Ansicht und verweilt darin. Dies ist seine richtige Achtsamkeit. So kreisen diese drei Zustände um richtige Ansicht und treffen sich mit ihr, nämlich richtige Ansicht, richtige Anstrengung und richtige Achtsamkeit. Also die Lehrrede kann ich euch empfehlen, die mal genauer anzuschauen, mal wirklich lange drüber nachdenken. Also, das waren die Punkte. Es gibt Gaben, es gibt Früchte heilsamer und unheilsamer Taten. Das bedeutet, das Gesetz von der Relevanz ethischen Handelns anerkennen, das Gesetz von Karma anerkennen. Ohne das ist keine Praxis möglich. Werdet ihr als Praktizierende natürlich sagen, das ist doch selbstverständlich für jemanden, der ein religiöses Leben führt. Aber ist es das? Das ist überhaupt nicht. Also gerade im Christentum gibt es ja den Erlösergedanken. Das heißt, steht so im Paulusbrief drin, wenn ich daran glaube, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, werden mir meine Sünden vergeben. Wenn ich es nicht glaube, dann kann ich noch so guter Mensch sein, nützt das alles nichts. Und so Vorstellungen von Ursünde, das ist sozusagen die Kehrseite davon, verleugnet ja genau die Verantwortlichkeit fürs eigene Tun. Diese weltliche richtige Ansicht ist aber trotzdem jetzt nicht auf Buddhisten allein beschränkt. Also zu akzeptieren, dass unsere Handlungen Folgen haben und ich für meine Taten verantwortlich bin, dazu muss man nicht unbedingt Buddhist sein. Oder dass es Vater und Mutter gibt. Das heißt, dass soziale Verhältnisse und familiäre Verhältnisse kein Zufall sind, sondern dass das auch, wir sagen, wir haben unsere Eltern selber rausgesucht. Dass es Mönche und Brahmanen gibt, die diese und die andere Welt erkannt haben und erläutern können. Das heißt, es gibt spirituellen Fortschritt. Es gibt Leute, die schon weiter fortgeschritten sind als ich. Es gibt diese Welt und andere Welt, heißt, es gibt Wiedergeburt. Es ist mit dem Tod ist nicht alles aus. Das sind so die Grundpfeiler. Da muss man nicht unbedingt Buddhist sein, um sowas übernehmen zu können. Wie gesagt, im großen Zusammenhang ist es immer noch eine falsche Ansicht, aber es ist die Art von falscher Ansicht, die es überhaupt ermöglicht, in Richtung richtiger Ansicht fortzuschreiten. Jetzt habe ich gesagt, das können auch Nicht-Buddhisten, aber es gibt eine Lehrrede, die sagt, dass Ayoniso Manasikara, die nicht zum Grunde vordringende oder die oberflächliche Aufmerksamkeit zu falscher Ansicht führt, und Yoniso Manasikara, die zum Grunde vordringende gründliche Aufmerksamkeit, führt zu richtiger Ansicht. Und wird in der zweiten Lehrrede hier in Majjhima Nikaya definiert, gründliche, zum Ursprung vordringende Aufmerksamkeit analysiert unser Dasein in der Begrifflichkeit der vier edlen Wahrheiten. die nicht gründliche, die oberflächliche Betrachtung analysiert unser Dasein in Fragen von und Begrifflichkeiten von ich, mir, mein. Also von daher ist das dann schon eine gewisse, ja, eine buddhistische Praxis, kann ich sagen, wenn ich Richtung weltlicher, richtiger Anschauung vordringe, mit zum Grunde vordringender Aufmerksamkeit, mit gründlicher, weiser Betrachtung. Wenn ich betrachte, da ist Leiden, das hat seine Ursache, es gibt ein Ende und der achtfache Pfad, den ich noch nicht inne habe, aber wo ich darauf hinarbeiten kann, weil ich weiß, woraus der besteht, woran ich arbeiten muss, das ist der Weg daraus. Also wenn ich in diesen Denkkategorien mein Dasein anschaue, dann komme ich zur richtigen Anschauung. Wenn ich alles, ja, mein Problem und warum immer ich, und dann, ja, kreise ich eben weiter in falscher Ansicht. Handlung, die mit falscher Ansicht begangen wird, führt zu Leid, sagt eine andere Lehrrede. Das sind jetzt aus dem Einserbuch der Angereihtensammlung drei hintereinander. Und eine sagt, falsche weltliche Ansicht hat die höchste Warnstufe. Sie führt zum Schaden für viele Menschen und für viele Völker. Vielleicht sollte ich noch anmerken, dass nicht jeder, der an Herrn Jesus glaubt, automatisch in die Hölle kommt, nach buddhistischer Sicht. Kommt schon darauf an, wie sehr man an dieser Vorstellung festhält. Wenn ich sage, naja, okay, ich werde zwar erlöst, aber trotzdem halte ich die 10 Gebote ein, ist alles prima, dann ist das nicht so schädlich. Aber wenn ich sage, naja, mir werden ja meine Sünden sowieso vergeben, dann kann ich die Sau rauslassen, das ist dann eben das Problem. Also da ist dann die Anhaftung, das, was ich dann aus dieser Ansicht mache, wie ich darauf reagiere, sozusagen die zeitliche Schiene, ist dann schon entscheidend. Das ist dann wieder etwas, wo ich eine Wahl drüber habe. Das hat jetzt nichts mit bedingter Entstehung Paticca Samuppada zu tun, sondern das ist Kamma. Das ist dann ausgehend von dieser unwissenden Daseinsweise, kann ich trotzdem gute Entscheidungen treffen. Indem ich eben gute Freunde habe und auf die höre, die mir vielleicht meine Fehler aufzeigen, indem ich kontempliere, was ich an schlechten Eigenschaften in mir habe und versuche daran zu ändern, da kann ich was tun. So, falsche Ansicht zum Schaden für viele Menschen, für viele Völker. Da ist dann mir, wie ich das gelesen habe, wieder die alte Frage gekommen, ob es denn sowas gibt wie Gruppenkarma. Das heißt, die Wirkungen von falscher Ansicht sind offensichtlich nicht nur persönlicher Art. Also Paticca-Samuppada betrifft nur jeden selber. Also die Anhaftung an Ansichten, das ist mein eigenes Problem. Aber wenn ich eben handle aufgrund von falscher Ansicht und eine Wirkung auf ganze Völker haben kann, was ich natürlich, kann sich jeder gut ausmalen, also die Judenvernichtung ist aufgrund von falschen Anschauungen geschehen, an denen ein paar Leute sehr stark festgehalten haben und dann andere mitgezogen haben. Aber die Frage ist, gibt es auch sowas wie eine kollektive Ursache? Gibt es sowas wie ein Gruppenkarma? Gibt es sowas wie, dass alle Buddhisten das Maß aller Dinge sind innerhalb der buddhistischen Kreise? Oder alle Christen? Oder ist der Mensch das Maß aller Dinge? Oder bin nur ich immer das Maß aller Dinge in meinem Universum? Oder gibt es da eben auch so übergeordnete Dinge? Diese Konditioniertheit von unserem Erleben, Unwissenheit führt zu den 6 Sinnen, die davon konditioniert sind, zu Begehren, zu Anhaften an Ansichten, zum Werden, zum Geburt und zum Leiden. Das ist eine sehr allgemeine Aussage, die ist immer korrekt, die ist immer so. Aber die Frage stellt sich, könnte man dann innerhalb dieser Struktur dann auch spezielle Fälle aufzeigen, also spezielle Unterschiede? Und ich denke, das ist möglich. Also wenn ich zum Beispiel eine Kakerlake bin, habe ich andere Sinne, andere 6 Sinne als ein Mensch. Das heißt, eine Kakerlake hat mit Sicherheit andere Art von Kontakt, andere Art von Begehren, andere Art von Anschauungen. Kennt vielleicht den Spruch, esst Scheiße, Millionen Fliegen können sich nicht irren. Das ist genau der Punkt. Die Ansicht der Fliegen beruht darauf, dass sie eben andere Sinne haben. Das Grundprinzip ist dasselbe, aber der spezielle Fall ist ein anderer. Als ich noch bei den Tibetern unterwegs war vor 25 Jahren, da hieß es, dass die Tibeter als Volk so leiden müssen. Das ist ein Gruppenkarma. Weil die sich so abgeschottet haben. Also dass die Tibeter sich abgeschottet haben, das ist klar. Dadurch waren sie nicht in den Vereinten Nationen, hatten sie international keine Verbündeten und so weiter. Also da kommt einiges zusammen. Aber die Idee war, dass sie eben die buddhistische Lehre in ihrer Form für sich haben wollten und mit niemandem teilen wollten, war die Ursache dafür, dass sie dann jetzt so leiden müssen als Volk. Also ich kommentiere das jetzt nicht, ich sage das nur, wie das mir eben damals zugetragen wurde. Ich habe damals nur gedacht, na vielleicht, wenn das stimmt, dass ein Volk als Ganzes handeln kann, was ja eigentlich nicht stimmt, weil Handlung ist Absicht und jeder hat seine eigene Absicht. Also es gibt keine kollektive Handlung im karmischen Sinne. Aber es gibt schon zum Beispiel eine Dittis, Ansichten, die jetzt in dem tibetischen Buddhismus spezifisch sind. Zum Beispiel, dass Arahants mit der Praxis noch nicht fertig sind und noch Verblendung haben und was also aus unserem Standpunkt echt falsche Ansicht ist. Und zwar ziemlich krasser Art, weil Arahants zu verunglimpfen gilt schon als ziemlich heftiges Karma. Und darum habe ich mir damals gedacht, vielleicht ist das die Ursache dafür. Denn das ist ja eine Konditionierung, ein bestimmtes Erleben, eine bestimmte Form von Erleben, die zu bestimmten Ansichten führt, an denen die dann kollektiv anhaften. Es stimmt natürlich nicht, weil wie gesagt, Handlung ist Absicht und jeder hätte ja im Prinzip die Möglichkeit, es anzunehmen oder abzulehnen. Aber es ist tatsächlich so, dass es Bedingungen gibt, die für bestimmte Arten von Dittis förderlich sind, die dafür verantwortlich sind, dass wir uns auf bestimmte Weise zum Maß aller Dinge machen, zum Nabel der Welt. Davon gibt es auch wiederum bessere und schlechtere. Sehr schlecht geeignet sind Vorstellungen wie sich für das erwählte Volk zu halten. Das wäre so eine Gruppenditti, Gruppenansicht, Gruppenmeinung, Gruppenvorstellung, die zu Abgrenzung gegenüber anderen führt, wo der Konflikt schon vorprogrammiert ist. So Vorstellungen vom gelobten Land oder Gottes Ebenbild. Oder die besten Buddhisten unter allen buddhistischen Richtungen zu sein. Ich weiß nicht, kennt ihr Perry Rhodan? Kennt jemand Perry Rhodan? Ja. Also ich habe, glaube ich, so 500 Stück gelesen und dann war mit schlagartig aber Schluss damit. Also Science-Fiction-Heftchen-Romane. Da kommen wirklich, also die haben schon eine ziemliche Fantasie, so exotische Lebensformen darzustellen und zum Teil auch andere Werte, andere Wertvorstellungen, die sie nun haben, diese anderen Lebensformen, wirklich zum Teil ganz schön exotisch. Aber die Terraner, das sind wir, kommen immer am besten weg. Also da gibt es welche, die sind weit überlegen mit ihren intellektuellen oder technologischen Fähigkeiten, aber die Terraner, die gewinnen am Schluss immer. Das ist mir damals schon, irgendwann hat es mich genervt. Das war sozusagen der Grund, warum ich die nicht mehr lesen wollte. Die Menschen als der Nabel der Welt. Das Maß aller Dinge. Es geht sogar also in wissenschaftliche Kreise rein. Ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt, der Stephen Hawking, der ja, total abgespacete Vorstellungen über das Universum hat. Aber dass es Lebensformen gibt, die aus Licht bestehen, das kann er sich nicht vorstellen. Jetzt kommen wir zum Unterhaltungsteil. Ich wollte euch was vorlesen aus einem Roman, den ich kürzlich gelesen habe. Ich lese ja normal als Mönch keine Romane mehr, aber der kam mir in die Finger, als ich bei meinem Bruder war und habe da mal so kurz durchgebraust und dann habe ich gleich gemerkt, okay, das kann man gebrauchen. Habe dann gelesen, der hat so um die 1000 Seiten. Ist kein Buch für den Tudong, weil das habe ich in 3 oder 4 Tagen durchgelesen. Das heißt Der Schwarm von Frank Schätzing. Kennt das jemand? Gelesen? Ja. Also für die, die es nicht kennen, es geht darum, eine Lebensform in der Tiefsee, Einzeller, die bereits seit mehreren Milliarden Jahren dort sind, haben die Fähigkeit, sich zu höheren Verbünden zusammenzuschließen. Sozusagen aus Einzellern wird dann so eine Art Supergehirn in der Tiefsee. Und die sind den Menschen in einiger Hinsicht überlegen und kommen irgendwann zum Schluss, dass da an Land irgendwelche Parasiten sind, die man jetzt am besten mal beseitigt und machen sich dann dran, die Menschheit auszurotten. Also Einzeller, die in der Tiefsee leben und die sind auch wirklich gut unterwegs, das zu machen. Die lösen dann Tsunamis aus und Seuchen und irgendwelche Meerestiere, die können das da so manipulieren, die also wirklich sich dran machen, jetzt die Menschheit auszurotten. Und das Buch hat also wirklich einen Standpunkt, der so ein bisschen von dem die Menschen der Nabel der Welt abrückt, aber letztendlich doch nicht, weil ja die Menschen dann trotzdem überleben. Also die Menschen sind dann clever genug, diese Einzeller zu überlisten und denen weiß zu machen, dass sie irgendwie mit zur Familie gehören und dann stellen diese Einzeller ihre Angriffe auf die Menschen ein. Und ein Jahr später schreibt eine der Überlebenden, es überleben nicht viele, also von den Guten sterben die meisten in dem Buch, und die schreibt dann ihre Gedanken auf. Langsam erholt sich Europa von den Folgen des Tsunamis. Die Seuchen im Osten Amerikas wüten immer noch, wenngleich sich ihre Wirkung abschwächt und eine Reihe neuer Immunstoffe beginnt, Wirkung zu zeigen. Das sind die guten Nachrichten. Demgegenüber befindet sich die Welt im Taumel der Irritation. Wie sollen wir an uns selbst gesunden angesichts des Scherbenhaufens, der von unserem Selbstverständnis übrig geblieben ist? Die etablierten Religionen bleiben die Antwort schuldig, exemplarisch das Christentum. Adam und Eva, die Archetypen unseres Geschlechts, räumten schon vor langer Zeit das Feld für Bausteine der Biochemie. Die Kirche akzeptierte notgedrungen, dass Gott mit Proteinen und Aminosäuren begonnen hat. Damit ließ sich leben. Entscheidend war, dass er wollte, was er tat. Wie genau der Mensch entstand, war nicht von Relevanz. Nur, dass er entstand, so wie es Gott gefiel. Gott würfelt nicht, hat Einstein gesagt. Er setzt Pläne in die Tat um, deren Gelingen außer Frage steht. Unfehlbarkeit gilt immer a priori. Auch mit der Vorstellung anderer Intelligenzen auf anderen Planeten vermochte das Christentum Schritt zu halten. Warum sollte Gott seine Schöpfung nicht wiederholen, so oft es ihm gefiel? Selbst, dass solche Wesen anders aussehen, kann von Gott gewollt sein. Im Rahmen hiesiger Bedingungen, die er Kraft seines Willens festgelegt hat, ist das Modell Mensch den Bedingungen optimal angepasst. Auf anderen Planeten hat Gott andere Rahmenbedingungen geschaffen und ergo andere Lebensformen. So oder so schuf er alles Leben nach seinem Bilde, weil der Begriff des Ebenbildes metaphorisch zu verstehen ist. Die Schöpfung entspricht nicht Gottes Spiegelbild, sondern dem Bild, das er im Sinne hatte, als er daran ging, sie zu verwirklichen. Das Problem war anderer Natur. Wenn es zutraf, dass der Kosmos bevölkert war von fremden Intelligenzen, allesamt von Gott geschaffen, musste sich dann nicht auch die Geschichte von Gottes Sohn auf jedem Planeten ähnlich abgespielt haben? Mussten die Bewohner nicht überall sündigen, um durch das göttliche Opfer erlöst zu werden? Man kann dem entgegenhalten, dass eine von Gott geschaffene Rasse nicht zwangsläufig sündig werden muss. Die Entwicklung konnte sich anders vollzogen haben. Auf einem fernen Planeten folgten die Bewohner Gottes Gesetz, sodass ein Erlöser nicht vonnöten war. Nur barg die Sache einen gewaltigen Haken. Wenn diese andere Rasse immerzu nach Gottes Wort gelebt hatte, war sie dann im Sinne Gottes die bessere Rasse? Sie hatte sich seiner würdiger erwiesen als der Mensch, also musste Gott ihr eigentlich den Vorzug geben. Damit aber geriet die Menschheit zur Schöpfung zweiter Klasse, ohnehin vorbestraft, da schon einmal wegen fortgesetzter moralischer Unzulänglichkeit hinweggespült. Man kann es sogar noch drastischer formulieren. Gott hat mit der Menschheit nicht gerade sein Meisterstück abgeliefert. Er hat gepatzt. Er hat nicht verhindern können, dass die Menschen sündig wurden. Also sah er sich gezwungen, seinen Sohn zu opfern, um die Schuld zu tilgen. Eine Art Kredit in Blut. Welcher Vater tut sowas leichten Herzens? Gott selber musste zu dem Schluss gelangt sein, dass ihm die Menschheit misslungen war. Nun postuliert die Wissenschaft Tausende und Abertausende fremder Zivilisationen im All. Die Galaxien ausschließlich von Musterknaben bevölkert zu finden, mutet denn doch ein bisschen unwahrscheinlich an. Also dürfen wir glauben, dass wenigstens einige der anderen Rassen schuldig wurden, was wiederum einen Erlöser erforderlich macht. In der Religion geht es in solchen Fällen nicht um Nuancierungen, sondern um Dogmen und Prinzipien. Das heißt, es spielt keine Rolle, wie viel Schuld jemand auf sich lädt, sondern dass er es tut. Anders gesagt, Gott lässt nicht mit sich feilschen. Vertrauensbruch ist Vertrauensbruch, Bestrafung ist Bestrafung und Erlösung ist Erlösung. Die Erlösergeschichte hätte sich demzufolge mehrfach zugetragen. Aber konnte man sicher sein, ob Gott nicht irgendwo andere Wege gefunden hatte, die Verfehlungen seiner Schöpfung zu sühnen, ohne seinen Sohn sterben zu lassen? Schon tat sich ein neues Problem auf. Christi Tod war schmerzlich gewesen, aber unumgänglich, weil der göttliche und damit der einzige Weg. Im Angesicht von Alternativen jedoch, war es dann immer noch der einzig richtige Weg? Wie stellte sich Gottes Unfehlbarkeit dar, wenn er zur Reinwaschung seiner Schöpfung hier seinen Sohn sterben lässt, dort aber nicht? War es ein Fehler gewesen, ihn zu opfern, den er auf anderen Welten keinesfalls wiederholen wollte? Und welchen Sinn sollte es haben, zu einem Gott zu beten, der die Dinge nicht verlässlich im Griff hatte? Streng genommen konnte das Christentum also nur Intelligenzen akzeptieren, die eine Passionsgeschichte vorzuweisen hatten. Andernfalls schnitt entweder die Menschheit schlecht ab oder Gott. Aber selbst die Hüter der christlichen Doktrin konnten kein Universum voller Passionsgeschichten voraussetzen. Also was blieb? Unsere Einzigartigkeit auf Erden. Für uns hat Gott diese Welt bestimmt. Wir sind die göttliche Rasse mit dem Auftrag, uns die Erde untertan zu machen. Darin ändern Bewohner anderer Welten nichts, selbst wenn sie uns besuchen kämen. Dieser Planet ist unser Platz und die anderen haben ihren. Auf seiner Welt ist jeder Gottes gewollte Rasse. Doch die Bastion ist gefallen. Die Irr, so nennen sie diese Einzeller, haben den letzten fundamentalen Anspruch des Christentums zunichte gemacht. Nicht nur die menschliche Vorherrschaft ist in Frage gestellt, sondern auch Gottes Plan. Schlimmer noch, selbst wenn man sich damit abfände, dass Gott zwei gleichwertige Rassen auf Erden schuf, müssten die Irr entweder eine Passionsgeschichte aufzubieten haben oder streng nach seinen Geboten leben. Andernfalls hätten sie sich versündigt. Aber dann wiederum stellt sich die Frage, warum Gott sie in seinem Zorn nicht längst gestraft hat. Und die Irr leben nicht nach seinen Geboten. Allein das fünfte Gebot zu befolgen schließt ihre Biochemie aus. Was nur heißen kann, dass Gott a. nicht existiert, b. nicht die Kontrolle hat oder c. das Tun der Irr gut heißt. Dann hätten wir uns einem Irrtum hingegeben, der so alt ist wie die Menschheit. Wir sind gar nicht gemeint gewesen. In solchen und ähnlichen Krämpfen winden sich die großen Religionen, verzehren sich Christentum, Islam und Judentum. Während sie noch definieren, analysieren und deuten, sind ihre Strukturen weitestgehend in sich zusammengebrochen. Und mit ihnen die ohnehin maroden Börsen, die von Gottes finanzgewaltigem Wort abhängiger waren, als wir alle glaubten. Buddhismus und Hinduismus dagegen, die andere Lebensformen akzeptieren, erhalten beispiellosen Zulauf. So, kurzes Zitat aus einem Science-Fiction. Ja, also mit weltlicher, richtiger Anschauung haben wir kein Problem mit anderen Lebensformen. Und genau das ist ja die Kosmologie in der Buddha-Lehre. Für uns, also für mich jedenfalls, ist es selbstverständlich, dass ich umgeben bin von feinstofflichen Wesen, die ich zwar nicht sehen kann oder nur unter bestimmten Umständen, die langlebiger sind, die ein angenehmeres Leben haben, keine Probleme mit einem grobstofflichen Körper, die ja, geistig vielleicht überlegen sind, haben wir kein Problem damit. Allein nicht die einzige gottgewollte Rasse zu sein, macht diesen Drang dazu, sich für den Nabel der Welt zu halten, sich fürs Maß aller Dinge zu halten, etwas kleiner, schwächt den etwas ab, macht einen etwas bereiter dafür, sich das mal anzuschauen. Dass nicht wir was mit unseren Ansichten machen, ich bin derjenige, der die Ansicht hat, sondern dass die Ansichten was mit uns machen. Nämlich, die bringen uns zur Geburt im Prinzip. In dieser grundlegenden Struktur, die die Ursache von Leiden ist. Wie ich jetzt mehrmals schon gesagt habe, wir können nicht per Knopfdruck ausschalten. Aber wir können alle Maßnahmen ergreifen, diese weltliche Ansicht, weltliche richtige Ansicht anzustreben, die es einfach uns leichter macht, loszulassen. Dass wir es im Kleinen, im Einzelfall, im speziellen Fall schon mal üben können. Also eine Ansicht zu kultivieren, wo man kein Problem damit hat, nicht der Nabel der Welt zu sein, nicht das auserwählte Volk, nicht die auserwählte Rasse, nicht der auserwählten besonderen Religion anzugehören, sondern ja, dankbar zu sein dafür, dass wir einen Weg haben, wo wir diesen ganzen Ballast nach und nach ablegen können. Das Ende der Praxis, da gibt es keinen Nabel der Welt mehr, weil es keine Welt mehr gibt, für die man der Nabel sein könnte. Das ist der Arahant, der selbst den achtfachen Pfad bereits hinter sich hat. Ja, zum Schluss wieder die Tipps für den Alltag. Nachdem wir uns, um weltliche richtige Ansicht zu entfalten, möglichst weltliche richtige Ansicht zuführen sollten, schalten wir den Fernseher ab. Schaffen wir den Fernseher ab, denn die Medien bringen uns keine richtige Ansicht. Nachdem wir zum Grunde vordringen der Yoni so Manasikara gründliche Aufmerksamkeit kultivieren wollen, verzichten wir auf Dinge, die unsere Aufmerksamkeit schwächen. Das heißt, wenn wir Musik hören wollen, dann hören wir Musik, aber lassen die nicht als Hintergrundgedudel laufen. Und den Umgang mit dem Internet auf ein Mindestmaß reduzieren. Als Werkzeug benutzen, aber nicht uns benutzen lassen. Und nachdem richtige Ansicht Nahrung verstehen soll, empfiehlt es sich, die Mahlzeiten im Schweigen einzunehmen. Eben. So, jetzt habe ich ja auch noch geoutet, dass ich weltliche Literatur noch lese. Gibt es Meinungen dazu? Ja. Ich habe etwas Ergänzendes zu den Konzepten und Vorstellungen der Christen über ein Leben nach dem Tod, beziehungsweise was man dort erwartet. Es gibt oder gab es noch vor kurzer Zeit das Konzept des Fegefeuers. Mhm. Das heißt, das bedeutet, wenn ein Mensch stirbt und sein guten Taten bzw. seine schlechten Taten nicht überwiegen, dann erfährt man so etwas wie die Läuterung. Das Fegefeuer ist dazu da, damit sozusagen das negative Karma in einem verbrennen kann. Das heißt, man wird inkarniert, nicht unbedingt als menschliches Wesen, obwohl das auch durchaus passieren kann, sondern als ein geistiges Wesen, das nachher unter den Menschen dazu da ist, um das schlechte Karma abzuarbeiten. Diese Vorstellung des Fegefeuers wurde erst durch Benedikt XVI., also durch den deutschen Papst, ad acta gelegt. Davor hat es Gültigkeit gehabt. Mhm. Und somit sieht man, dass auch im Christentum die Vorstellung von Reinkarnation unterschiedlicher Art durchaus Akzeptanz gefunden hat. Ja, ich glaube, die Evangelischen haben das mit Luther schon abgeschafft, ne, das Fegefeuer. Und es ist sehr stark davon abhängig, wenn man sich mit geistlichen, spirituellen Menschen unterhält, wie zum Beispiel Pastoren oder Pfarrern, dann merkt man oft eine Meinung, in Abhängigkeit vom Charakter und vom Entwicklungsstand dieser Person. Mhm. Das heißt, es gibt kaum die Meinung der Christen, sondern es ist immer sehr stark vom Individuum abhängig, mit dem man sich unterhält. Durchaus gibt es sehr viele christliche Pastoren und Pfarrer, die von ihren Aussagen her sehr viele Übereinstimmungen mit Buddhisten haben. Ja, das war eigentlich der Ausgangspunkt für meine Abwendung vom Christentum. Ich war sehr gläubiger Christ als junger Mann. War eben, dass ich keine eindeutigen Antworten bekommen habe auf meine Fragen. Muss man die 10 Gebote einhalten, um in den Himmel zu kommen? Was konnte Judas dafür, dass er den Herrn verraten hat, wenn er nur einem göttlichen Plan gefolgt ist? Warum musste er dafür büßen? Solche Fragen hatte ich und habe keine vernünftigen Antworten darauf bekommen. Gerade so die Relevanz von Handlung, da hieß es, ja, nee, musst nicht die 10 Gebote einhalten, aber du musst bereuen oder beichten. Oder musst bereuen, aber echt bereuen. Oder doch, du musst die 10 Gebote einhalten, oder du musst zumindest versuchen, die 10 Gebote einzuhalten. Bis hin zu, ist völlig egal, wenn du nur glaubst. Aber dann richtig glauben natürlich. Das war mir dann schon irgendwie sehr suspekt, was bedeutet denn richtig glauben? Zu sagen, ich glaube das, oder also wenn ich was richtig glaube, dann muss ich es so tun, als wäre es eine Gewissheit. Ne? Für mich ist das so. Aber wie kann ich dem entkommen, wenn ich das nur glaube? Also das waren so Fragen, die mich damals als 12-Jährigen, 13-Jährigen beschäftigt haben. Und mit 14 war das Thema für mich abgehakt. Und die beste Antwort habe ich dann noch von einem Krankenhauspfarrer Jahrzehnte später bekommen, der gesagt hat, ich weiß es nicht. War zumindest eine ehrliche Antwort. Ich habe noch eine andere Anmerkung zu dem, was du gesagt hast, zu dem Dilemma, dass Samadhi nur entsteht, wenn man Samadhi hat. So, also wenn ich das richtig verstanden habe. Der Samadhi weiß, was Samadhi ist. Ja. Also so wie ich das erfahre, also das ist nicht meine Ansicht, aber wie ich es erfahre, wie ich es selber so mitbekommen bei mir. Samadhi, glaube ich, entsteht auch also, im Zusammenwirken mit den anderen Elementen des achtfachen Pfades. Also man darf das, glaube ich, nicht so losgelöst sehen. Ja. Also ich glaube, ja, wenn man zum Beispiel, wenn man sich hinsetzt, meditiert, Samadhi, Sati, das sind die Elemente, die wirken alle zusammen, sodass Samadhi entsteht. Also so sehe ich das. Ja. Also ist das auch so? Ja, klar. Nur, wir können nicht sagen, wir praktizieren den edlen achtfachen Pfad, wenn wir uns noch in der Vorbereitungsphase befinden. Also wir müssen Ethik, das, also in dieser Lehrrede kommt eben auch der Unterschied von der edlen Ethik und der weltlichen Ethik. Und was das Tun angeht, nicht töten, nicht stehlen, nicht lügen, ist genau dasselbe. Die Ethik des achtfachen Pfads ist praktisch kein Identifikationsobjekt mehr. Es hat nicht mehr an Verdiensten Anteil, wie es in der Lehre da hat. Heißt, es wird nicht mehr vereinnahmt. Natürlich ist es verdienstvoll, aber es ist nicht mehr, führt nicht mehr dazu, ich bin ein guter Mensch, zu dieser Identifikation. Selbst wenn die noch besteht, ist für jemanden, der den Pfad praktiziert, klar, dass das ein Irrtum ist. Dass die Handlung nicht beweist, dass man ein guter Mensch ist. Sondern dass einfach Gutes tun da. Also ich glaube, mein Punkt ist mehr, dass man dieses Dilemma auflösen kann, indem man einfach den achtfachen Pfad als Ganzes sieht und das als also ernst nimmt und praktiziert. Dann kann man das Dilemma auflösen. Das ist, glaube ich, das, was ich sagen will. Praktisch ja. Also wir praktizieren Ethik, wir praktizieren Geistessammlung und wir praktizieren weltliche richtige Anschauung. Mhm. Genau. Mhm. Ja, aber sonst hätten wir gar keine Chance. Und das ist ja etwas, genau, was der Buddha eindeutig verneint. Er sagt, wir haben eine Chance. Wir haben einen Teil der Praxis, ist unseren Entscheidungen zugänglich. Und das ist sozusagen die ethische Frage, was sollte ich tun? Da kann ich Entscheidungen treffen. Nur manchmal wird, deswegen habe ich den Punkt auch etwas hervorgehoben, Paticca-Samuppada wird es als zeitlicher Ablauf verstanden und da sagt man, ja, zwischen Kontakt und Gefühl, da muss ich mit Achtsamkeit dazwischen treten, dann kommt kein Begehren auf oder irgendwie sowas. Es gibt verschiedene Modelle. Ist aber nicht so. Es ist eine Struktur. Wenn das eine da ist, sind alle da. Mhm. Na, wenn dies ist, ist jenes. Mhm. Also da kann ich nicht mit Achtsamkeit irgendwo dazwischen hauen. Sondern wenn eins dieser Glieder zusammenfällt, fallen alle, hört alles auf. Aber um dahin zu kommen, habe ich einen zeitlichen Ablauf, nämlich meine Praxis. Mhm. Genau. Und da finden auch Entwicklungen statt. Ne? Ich fange an mit weltlicher, richtiger Anschauung und dann kommt lehrgemäße Duldung, wird das genannt. Das sind so Vorbereitungsstufen, wo ich das wirklich sehr mir schon verinnerlicht habe, auch wenn ich selber noch nicht so richtig in mir gesehen habe. Und dann, wenn ich meinen Geist geneigt mache, in eine bestimmte Richtung zu schauen, wenn dann der Moment kommt, wo er genügend Kraft hat, das ist dann die Meditationspraxis, dann schaut er in die richtige Richtung. Denn Meditation für sich, ohne richtige Anschauung weltlicher Art, kann auch voll daneben gehen. Herr Jakema hat immer gesagt, was in der Meditation siehst, ist wahr und was du dir erdenkst und was dir die Sinne bieten, ist Trug. Das ist nicht so. Das hängt davon ab, ob ich richtige Anschauung habe. Und die erste Lehrrede im Pali-Kanon, Digha 1, da geht es um, glaube ich, 64 oder wie viel Formen von falscher Anschauung und die ersten und erlesensten davon beruhen auf meditativen Erlebnissen, die weit jenseits von dem sind, was ich mir in diesem Leben jemals erträumen könnte. Und trotzdem liegen sie falsch. Ja, und eben um diese vorbereitende, richtige Anschauung möglich zu machen, muss ich generell erstmal bereit sein, zu akzeptieren, dass ich nicht der Nabel der Welt bin, nicht das Maß aller Dinge bin, dass meine Anschauungen falsch sind, selbst wenn ich Recht habe. Natürlich, ich habe ja immer Recht. Selbst wenn ich sage, ich habe nie Recht, habe ich damit Recht. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādi. Svakātum bhagavata dhammo namam namassami. Supatipanno bhagavato savaka sangho sangham namah.